Rudy on the beat. Ich bin am Checken in der Lobby. Schweb auf Wolke 7 dank dem Jackie und dem Body. Geh aufs Zimmer und snappe eine Story. Badewanne voller Schaum, als hätte ich keine Hobbys. Kein Pardon, kein Excuse me und kein Sorry. Bin ich nur irgend so ein Rapper, ich bin Promi. In der Fresse ein Bobby und im Becher eine Molly. Dieses Leben schmeckt so lecker wie ein Lolli. Chille in der Badewanne, in der Badewanne. Tagelange Party in der Badewanne. Ein paar Badelatschen und ein Seidenbademantel hängen vor der Badewanne. Vor meiner Badewanne. Zu viel Anfragen hier, zu viel Anfragen da. Ich komm einfach nicht mehr hinterher. Dort drüben ist die Warteschlange zu meiner Badewanne. Ich paff Zigarre in meiner Badewanne. SLS Brabus, Penthouse Hilton. Chill im Wintergarten, Ort Kali kiffen. Herz boom, Betty boom. Lass mich in Ruhe, hab zu tun, Kaffersum, blöde Kuh. Pocket Wagge, Packet packen, böse Lage. Mein Atze hat Glatze und ne Schafe. Der eine sitzt Knast, zählt Tage. Ortag macht weiter, bezahlt Haftstrafe. Keine Luft, zu viel Dummer. Druck in Lunge, Richtung Skull Island, Rudern. Blubber, blubber, Joint Pause, Mimosa. Subwoofer, Mr. Lover, Lover. Chille in der Badewanne, in der Badewanne. Tagelange Party in der Badewanne. Ein paar Badelatschen und ein Seidenbademantel hängen vor der Badewanne. Vor meiner Badewanne. Zu viel Anfragen hier, zu viel Anfragen da. Ich komm einfach nicht mehr hinterher. Dort drüben ist die Warteschlange zu meiner Badewanne. Ich paff Zigarre in meiner Badewanne. Taschen sind voll, Wanne ist voll, Hallen sind voll, Mama ist stolz. Album ging Gold plus Singles ging Gold. Ich frage mich noch, wohin es gehen soll. Chille in der Badewanne, in der Badewanne. Tagelange Party in der Badewanne. Ein paar Badelatschen und ein Seidenbademantel hängen vor der Badewanne. Vor meiner Badewanne. Zu viel Anfragen hier, zu viel Anfragen da. Ich komm einfach nicht mehr hinterher. Dort drüben ist die Warteschlange zu meiner Badewanne. Ich paff Zigarre in meiner Badewanne. Ich bin gestorben hier.